So, da bin ich wieder. Es gibt mal wieder ein kleines Update. Die letzte Podcast-Folge habe ich am 29. Mai aufgenommen. Wann war denn das? Das war, glaube ich, Mittwoch, ganz genau. Das war der Mittwoch. Donnerstag war dann bei uns Feiertag. Da hat sich natürlich nicht mehr allzu viel getan. Dafür war der Freitag dann umso interessanter. Als erstes hat sich die neue Trocknungsfirma bei mir vorgestellt und mir gesagt, dass sie am Montag zwischen 8 und 9 bei mir vorbeischauen werden und unter Umständen schon mit den Trocknungsarbeiten anfangen werden. Ich war natürlich so ein bisschen überrascht, weil am Mittwoch war ja bereits eine Firma, die für die Trocknung vorgesehen war, bei mir in der Wohnung und hat mit so einem speziellen Gerät herausgefunden, was alles getrocknet werden muss. Und diese Firma übernimmt nun die Trocknungsarbeiten nicht. Es wird eine andere Firma kommen, aber wie gesagt, insgesamt war ich sehr zufrieden mit der Firma, mit dem Anruf und problemlos einen Termin ausgemacht. Und ich hoffe natürlich, dass wir am Montag dann direkt mit den Trocknungen auch schon beginnen können. Und ja, den Anruf, den hören wir jetzt mal zuerst. Am Apparat. Ich rufe an wegen dem Wasserschaden. Ja. Ja, ich würde gerne einen Termin ausmachen, wann ich einen Kollegen vorbeischicken kann, der sich das Ganze mal angucken, gegebenenfalls die Trocknung gleich aufbaut. Ja. Und sei hätte am kommenden Montag jemand frei. Um wie viel Uhr wäre das denn? Das wäre gleich in der Früh, ich denke so zwischen 8 und 9 voraussichtlich. Ich sag jetzt mal, das muss klappen. Ich muss es noch mit meiner Frau absprechen, die ist jetzt gerade nicht da, aber normal klappt das. Kann ich sie denn, sollte es nicht klappen, zurückrufen? Aber selbstverständlich. Unter der Nummer, die mir hier angezeigt wird, ja? Genau, korrekt. Das ist... Genau, und dann kommt er mal vorbei, guckt sich das an, was man machen muss, wie man es machen muss und baut gegebenenfalls auch die entsprechenden Gerätschaften gleich auf. Aber das kann ich jetzt natürlich, ohne dass irgendjemand vor Ort war, noch nicht sagen. Absolut. Aber der kommt auf jeden Fall vorbei und kümmert sich drum. Also sollte es nicht klappen, rufe ich Sie zurück. Ansonsten ist der Termin für mich in Ordnung so. Genau, perfekt. Alles klar, danke sehr. Machen wir das so. Dankeschön, wiederhören. Tschüss. Kurz nach dem Anruf kamen dann die Schreiner, die mir meine restliche Küche ausbauen sollten. Der Großteil meiner Küche war ja eh schon hinüber, beziehungsweise habe ich zwei Schränke schon ausgebaut gehabt. Also es stand nicht mehr allzu viel. Meine Küchenzeile ist 3,70 Meter lang, 1,20 waren schon raus. 2,50 ungefähr, also 2,40, um es genau zu sagen, standen also noch da. Die wurden von den Schreinern abgebaut. Und wir mussten natürlich erstmal einen vorläufigen Platz für die Küche, den Kühlschrank und alles, was halt eben in so einer Küche sich befindet, das mussten wir natürlich erstmal irgendwo in unserer Wohnung unterbringen. Auf wasserschadenpodcast.wordpress.com habe ich da auch mal so ein paar Fotos online gestellt, wie es den halben Tag bei uns in der Wohnung dann aussah, denn irgendwann... Oder relativ schnell hat mich die Lage schon sehr gestört und ich habe dann begonnen, die Küchenteile und Herd, Spülmaschine und so weiter und so fort in den Keller zu bringen, um einfach ja einigermaßen normal weiter in dieser Wohnung wohnen zu können. Denn mit so einer abgebrochenen Herdplatte, mit so einer abgebrochenen Arbeitsplatte und einem Herd, der nicht angeschlossen ist und einer Spülmaschine, die mitten im Wohnzimmer steht, lebt sich's einfach nicht so toll. Und auch hier reibungsloser Ablauf. Die Schreiner haben schnell gearbeitet, sauber vor allen Dingen gearbeitet. Ich musste danach nicht noch eine halbe Stunde putzen oder ähnliches. Und das war auch positiv an diesem Freitag. Und es soll aber so nicht weitergehen. Jetzt hören wir aber erstmal rein, was ich mit den Schreinern so zu bereden hatte. Nichts Weltbewegendes, aber dennoch. Wenn ich schon aufnehme, dann will ich es natürlich auch spielen. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Mossul. Sie sehen schon. Ja, schon. Mossul im Jürgen, oder? Also ich weiß grundsätzlich gar nicht, was mit der Küche passieren soll, weil eigentlich ist die kaputt. Ich habe nämlich extra den Hausverwalter damals gefragt, wer macht die Küche weg? Ja. Er hat gesagt, die könnte sie wegmachen, die wird eher erneuert. Ah, ja. So, und dann am... Wann war denn das? Am Montag, wo die Kollegen von der Trocknungsfirma da waren, dann wurde es schon ein bisschen relativiert. Dann hieß es, ja, also die muss man zurückbauen. Dann gesagt, das hätten sie mir vielleicht mal vorher sagen müssen, weil logischerweise baue ich eine Küche anders aus als ein Schreiner. Mhm. Und zweitens mal auch alleine ist es so eine Sache. Richtig. Jetzt weiß ich nicht, wo sollen wir die hin tun? Im Endeffekt würde ich jetzt vorschlagen, Sie können die gerne hier in die Heizung entlang stellen, jetzt sage ich jetzt mal. Weil ich jetzt, wenn ihr den Platz macht, also hier gerne hinstellen. Genau. Weil, Das wird zu klären. Kaiser, das ausmachen. Das sind nur wahrscheinlich da. Ja, die müssen den kompletten Boden rausmachen. Und hat Boden komplett ja, raus. Ja, weil das Laminat komplett verseift ist. Aha. Aber wir machen jetzt die Seite jetzt mal weg. So wie ich das verstanden habe, muss alles raus. Alles. Also so habe ich das verstanden. Bei der Lelonium-Boden liegt auf einem anderen drauf. Aha, aha. Und so wie ich das verstanden habe, muss alles raus. Ah ja. Das ist jedenfalls das, was ich jetzt von dieser Trocknung. Ja genau. Aber da weiß er, das ist ja immer das Problem. Letzter Stand der Dinge. Der Hausverwalter erzählt das, die von der Versicherung hat das noch überhaupt nicht gesehen, nur die Fotos. Die können es sich überhaupt nicht vorstellen, wahrscheinlich. Mhm. Tja, und dann wird wahrscheinlich jede neue Küche her müssen. Also, möglich, ja. Ja, weil das funktioniert. Die wurde eh schon zweimal auf- und abgebaut, da ist es dann auch nicht mehr viel zu retten. Ja, nicht zum Armbindung so. Sind sie doch so schick los. Ich hätte zwar eine, aber sie können ihn stehen lassen. Ja, und ich weiß nicht, wann die kommen. Wir können den Rest noch wegmachen und das. Genau. Ist ja kein Problem. Den können Sie mir stehen lassen, den kriege ich, der hat Räder unten dran, den kann ich auch schon bei alleine da raus. Ja, rausfahren. Also, wenn du das da unten in den Gang reinschaust, ich weiß gar nicht, ich zeige es nicht. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Platz reicht. Wissen Sie, wenn man das hier hinstellen würde, da unten, ich weiß aber nicht, wie das platzmäßig dann reicht. Wahrscheinlich ein bisschen wenig, gell? Ein bisschen wenig, ja. Also da kann ich vielleicht so ein paar Schrankteile hin tun, aber die Arbeitsplatte. Okay. Ist es möglich, dass wir vielleicht die Arbeitsplatten dann hier hinstellen und die Schrankteile da unten? Wäre das ein Problem oder ist das möglich? Der passt da runter, das passt runter. Sagen wir mal, soweit wir es hinbekommen und alles andere müssen wir halt hier oben. Genau, richtig. Gut, machen wir es mal so. Ja. So viel zu den positiven Dingen an diesem Freitag. Denn dann kam der Anruf, auf den ich mich schon eigentlich seit mehreren Tagen freue. Es geht um meinen Vermieter. Ich habe ihn angerufen, habe erstmal erzählt, was Stand der Dinge ist, wie die nächsten Schritte aussehen und kam dann auch relativ schnell auf meinen Wunsch, die Miete etwas zu mindern, zu sprechen. 50% schweben mir davor. Ich habe mich da so ein bisschen im Internet umgehört, um einfach so ein paar Anhaltspunkte zu bekommen, was mir da zustünde. Ich weiß natürlich, dass im Internet auch viel Müll steht, aber ich dachte, ich werfe einfach mal so eine Zahl in den Raum und schau dann, wie mein Vermieter darauf reagiert. Beim ersten Telefonat, das ich euch jetzt gleich zeige, wollte er erstmal mich darauf hinweisen oder hat versucht, mich darauf hinzuweisen, dass vielleicht die Firma, die die Wasseruhr hätte tauschen sollen, für diesen Schaden aufkommen soll. Und ich sehe das natürlich anders. Aus meiner Sicht muss der Vermieter dann gucken, wie er seinen Mietausfall wiederbekommt. Und wenn er der Meinung ist, die Firma, die für die Wasseruhr zuständig war, müsse für den Schaden aufkommen, dann müsste er sich an eben diese Firma wenden, aber nicht ich. Und er hat sich dann so ein bisschen Zeit erbeten und wollte das recherchieren. Er hat leider privat noch momentan so ein paar andere Sachen um die Ohren. Und deswegen meinte er, dass es unter Umständen 2 Wochen dauern könnte, bis er sich meldet und mir sagen kann, was ihm so vorschwebt an Mietminderung. Aber für mich ist das kein Problem, habe ich ihm auch gesagt. Er kann sich diese 2 Wochen Zeit nehmen und soll sich dann einfach bei mir melden. Tja, bevor ich jetzt noch mehr erzähle, würde ich vorschlagen, wir hören einfach mal in das Telefonat rein und dann melde ich mich nochmal. Ja, guten Tag, Herr hier, hallo. Hallo, Herr. So, ich wollte Sie mal informieren, wie es jetzt hier gerade vonstatten geht mit der Wohnung. Also, ich weiß nicht, ob Sie da jetzt irgendwie wieder einen neuen Kenntnisstand erlangt haben von der vom Hausverwalter oder ob Sie noch gar nicht so viel mehr wissen. Habe ich nicht. Okay, also es ist so, die Küche musste jetzt ausgebaut werden, der Boden muss raus und dann muss über ja, mindestens 2 Wochen die Küche, der Boden der Küche getrocknet werden mit einem speziellen Trocknungsgerät. Das macht eine Firma, die kommt am Montag, schaut sich das an, dann wird das getrocknet. Ich würde mal behaupten, im Juni haben wir keine Küche mehr. Also so lange wird es wahrscheinlich schon dauern. Also die sagen so mindestens 2 Wochen, eher länger. Das ist mal der erste Stand. Mhm. Das ist mal das erste Problem. Und deswegen ein Schnitzer. Ja, leider deswegen ein Schnitzer, aber das ist ja ein bisschen ärgerlich. Jetzt habe ich nur noch eine zweite Frage bezüglich der Küche. Ich bin ja jetzt einen Monat ohne Küche. Und da wird natürlich ein Thema relevant, was nicht so schön ist, aber muss ich ansprechen, das ist natürlich eine Mietminderung. Wissen Sie, was ich meine? Weil wenn ich keine Küche habe, habe ich rein rechtlich gesehen einen Anspruch auf eine Mietminderung. Ja, ich meine, es ist bloß die Frage, wer haftet dafür? Und also aus meiner Sicht aus haftet da nicht der Besitzer, sondern eben die Geschichte verursacht haben. Oder wie gucken Sie das an? Prinzipiell gebe ich Ihnen da absolut recht. Allerdings ist natürlich für mich als Mieter das eher unrelevant. Also für mich sind Sie da leider, also ich würde Sie gerne mit was anderem belästigen, aber da sind Sie natürlich leider der Ansprechpartner, weil nicht ich mir praktisch das Geld irgendwo wiederholen müsste, sondern es betrifft ja Ihre Wohnung letzten Endes. Und ich als Mieter habe jetzt praktisch keine Küche und dementsprechend, wie gesagt, also schon ein Problem hier. Und ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht und mal mit einem Anwalt vorsorglich gesprochen und der hat mir das auch bestätigt, dass da eine Mietminderung ansteht. Und das ist jetzt halt die Frage, wie wir uns da irgendwie dann auf was einigen könnten, ohne dass man da groß irgendwie, also wie Sie dann das natürlich machen mit der Firma, die Uhr getauscht hat, das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen auch überhaupt nicht sagen, wie wir da jemanden belangen kann oder so. Aber wie gesagt, das ist für mich ja erstmal völlig unrelevant. Ja. Da müssten wir uns halt irgendwie dann auf... Jetzt lassen Sie mir Zeit, ja, dass ich mich da auch informiere. Und dann sprechen wir wieder zusammen. Fragen wir mal, an welche Mietminderung hätten Sie da gedacht? Also laut Gerichtsurteil sind 50% der Kaltmiete bei einer fehlenden Küche zu veranschlagen. 50%. Ja, also Sie können sich da mal auch gerne selber schlau machen, absolut. Aber also das ist das, was mir hier vorschwebt auch. Ja, Herr, das scheint mir zwar etwas hoch, denn Sie wohnen ja in der Wohnung drin. Sie können das Bad benutzen, Sie können die Toilette benutzen. Also 50%, das scheint mir also... Das kann ich an sich nicht nachvollziehen. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, dass wir uns irgendwie miteinander da einigen. Ich möchte nicht gleich zum Rechtsanwalt gehen, aber wir haben ja auch eine Möglichkeit, uns darüber zu informieren. Und ich meine, bevor ich Ihnen da jetzt zusage, ja, Sie kriegen 50% oder Sie brauchen bloß nur 20% sage, müssen Sie mir gestatten, dass ich mich auch entsprechend informiere. Absolut. Also ich bin an sich der Meinung, dass man sich da ja, also auf Anhieb, ohne jetzt, dass ich informiert bin, möchte meine also 50%, Herr Da kommt Ihnen das nicht auch ein bisschen hoch vor? Das ist halt das, was der Gesetzgeber da veranschlagt. Also da gibt es Gerichtsurteile dazu. Deswegen kam ich auf diese Summe. Also da gibt es ganz, können Sie relativ schnell einsehen. Also da gibt es Gerichtsurteile dazu. Es ist ja nicht nur so, dass die Küche fehlt. Es ist ja auch zusätzlich noch ein erheblicher Schimmelschaden in der Wohnung. Rein theoretisch könnte man den sogar auch noch mit veranschlagen. Allerdings, wie Sie schon richtig sagen, wir würden, also ich würde es jetzt auch so gut finden, wenn Sie sich da mal informieren, sich dann bei mir melden oder ich melde mich bei Ihnen, das können Sie mir sagen, so wie es Ihnen lieber ist, und dann reden wir einfach darüber und wir werden uns da, denke ich mal, irgendwie schon einigen, dass es dann letzten Endes, dass jeder zu seinem Recht kommt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, und dazu brauchen Sie aber Informationen etwa, und die sieht logischerweise aus meiner Sicht etwas anders aus, als aus Ihrer Sicht aussieht. Ja gut, klar, wenn es dann letzten Endes darauf hinausläuft, klar, dass wir da völlig unterschiedlicher Meinung sind. Also das ist ja jetzt noch nicht abzusehen. Sie müssen sich ja selber erstmal schlau machen zu dem Thema. Aber sollte das natürlich der Fall sein, logisch, dann komme ich auch nicht umher, einen Anwalt einzuschalten, weil es ist natürlich klar, es sind meine Kosten. Ich habe hier eine Beeinträchtigung, ich habe hier eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch den Schimmel. Ich habe einfach von der Lebensqualität eine erhebliche Beeinträchtigung durch die fehlende Küche, durch den fehlenden Wasseranschluss. Und klar, da muss ich mich dann natürlich dann irgendwo auch... Jetzt, Moment mal, aber Sie müssen das Wasser ja nicht außerhalb Ihrer Wohnung holen. Ja, es ist mir eigentlich egal. Ich habe halt einfach... Konkret, wo holen Sie das Wasser zurzeit? Das ich holen muss ins Bad. Sie dann irgendwie im Bad. Es geht mir nicht ums Wasser holen, sondern mir geht es mehr um die Situation, dass ich nicht abwaschen kann und dass ich nicht kochen kann. Also abwaschen kannst du halt einfach, das geht natürlich mal eine Woche im Bad und für mich ist auch zwei, aber hier reden wir wahrscheinlich von einer Dauer von, ja, 3 bis 6, wenn nicht sogar 8 Wochen. Und das ist natürlich, also das ist einfach zu lang, um zu sagen, egal. Wissen Sie, also mir geht es nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie einen Reibach machen will. Es ist einfach nur, ich möchte nur das, was mir zusteht letzten Endes. Und ich verstehe natürlich absolut Ihre Sicht der Dinge, weil Sie haben mit dem Schaden prinzipiell mal nichts zu tun. Sie haben den weder verursacht, noch haben Sie die Firma beauftragt, die den Schaden verursacht hat. Deswegen verstehe ich natürlich absolut Ihre Sicht der Dinge. Und die Frage ist zurechtgestellt, an wen wendet man sich in dem Fall? Wer ersetzt Ihnen einen möglichen Schaden, der durch einen Mietausfall zustande kommt? Das ist absolut, also verstehe ich Sie voll und ganz, aber da ja, kann also, ich Herr, Ihnen natürlich keine Ich werde mir da natürlich auch ganz profund informieren. Ich denke, soweit kennen Sie mich. Ich ja. will auch nichts Unrechts. Und wenn Ihnen was zusteht, da reden wir drüber. Wir haben, glaube ich, noch kaum eine nennenswerte Differenz gehabt in denen. Wie viel sind es jetzt? 4 Jahre, oder? Jetzt sind es, passen Sie auf, 2009 sind wir eingezogen, ja, 4 Jahre. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir da miteinander weiterkommen. Ich bin mir sicher, wir werden eine Lösung finden, die alle zufriedenstellt. Wie sollen wir jetzt verfahren, Herr? Melden Sie sich bei mir, soll ich mich bei Ihnen melden? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt in der Woche irgendwie noch eine Information. Ja, das reicht nächste Woche, also das ist jetzt nicht... Kann. Stellen Sie sich mal, es kommt noch... sodass mir das Ganze rein von der Zeit her natürlich auch höchst unsympathisch ist. Ja. Aber wir müssen uns ja da irgendwie... einigen, und Sie werden mir genauso zugestehen, wie Sie sich selber, dass ich mich da entsprechend informiere. Absolut. Ist doch klar, oder nicht? Ja, ist überhaupt gar keine Frage, absolut richtig. Ja, und ich meine, es wäre letztlich gut, wenn wir uns da irgendwo treffen könnten. Also, sagen wir mal, Herr 50% Mietminderung, also das ist ein bisschen viel. Nee, also mir geht's nicht um das, dass ich da irgendwas verhandle oder so. Also darum geht's mir ja überhaupt nicht. Ich möchte das, was dafür veranschlagt ist. Wie gesagt, dazu gibt's letzten Endes mit Sicherheit Gerichtsurteile, die man sich anschauen kann, beziehungsweise gibt's da auch bestimmt Vorschläge vom Vermieterbund etc. pp. Und die kann man ja dann einfach zu Rate ziehen. Und die wären dann, denke ich mal. So könnte ich mir denken, ja, dass wir uns da dann auch. Und wenn dann, und wenn dann, wenn dann. Also ich kann Ihnen jetzt für die nächste Woche möchte, ich werde mich zwar bemühen, aber ob das nächste Woche klappt bei der anderen Sache, wo uns ansteht. Da möchte ich um Verständnis bitten. Ja. Dann machen wir es doch so. Nächste Woche. Ja. Nächste Woche nicht klappt. Nebenbei haben Sie jetzt die Miete an sich schon. Die Miete habe ich auf die Miete habe ich auf die neue auf die 775 erhöht. Bei den Nebenkosten, da muss ich jetzt noch mich mit den Wasserwerken in Verbindung setzen. Also das sind nämlich, wir haben ja 300 Euro Nachzahlungen, das sind exakt die 300 Euro, die ich mehr Wasserkosten hatte. Und da würde ich Sie also jetzt Herr, darum... Kann man mir vorstellen, dass da etwa 10 Kubikmeter rausgetropft wären. Das hätte ja bei Blush, bei und Überschwemmung gäbe. Ja, da werde ich mich jetzt mit der... Also das kann nicht sein. Ja, ausschließen möchte ich es nicht. Ausschließen möchte ich es nicht. Sie haben da unten einen Wasserschaden, der mittlerweile drei Zimmer betrifft und eine komplette Decke. Also ganz ausschließen möchte ich da gar nichts, weil es ist natürlich schon komisch, wenn ich exakt die 300 Euro, die ich nachzahlen muss, wenn ich die mehr verbraucht hätte. Und da werde ich, das hat auch nichts mit Ihnen zu tun. Also das ist mache ich für mich. Ich werde mich an die Wasserwerke wenden und werde mich da mal schlau machen, wie sich das verhält, ob ich da irgendwie eine Möglichkeit hätte, wahrscheinlich nicht, aber gestehen Sie mir das auch noch zu, dass ich mich da einfach kurz ein bisschen auch schlau mache und sobald ich mich da genügend informiert habe, ich denke mal, das wird nächste Woche abgeschlossen sein spätestens, überweise ich Ihnen sofort die Nachzahlung. Aber die Mieterhöhung, die ist jetzt ab 1.6. schon bei mir mit eingerechnet und wird überwiesen, absolut. Aber dieser Nachschlag, den überweise ich Ihnen sehr wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche. Ich brauche dann nur noch ein paar Tage, um das mit den Wasserwerken zu klären, wenn das für Sie in Ordnung ist. Also die werden Ihnen vermutlich und die Wasserwerke, gut, die sollen Ihnen ihre Position sagen. Ich würde sagen, dann sprechen wir wieder. Genau, das kriegen wir hin. Ich würde Ihnen Folgendes vorschlagen. Nächste Woche, Sie haben es ja gesagt, es ist bei Ihnen ein bisschen ungünstig. Dann können wir uns ja einfach auf übernächste Woche einigen, dass wir uns spätestens da nochmal telefonisch auseinandersetzen. Entweder rufe ich Sie an oder Sie mich. Ist das für Sie in Ordnung? Also das wäre praktisch dann die Woche vom 10. bis zum 16. Juni. Ist das für Sie okay? Ich könnte mir denken, dass wir das auch Bilder schaffen, aber jetzt müssen Sie mich da in der Sache einmal schaffen lassen. Das ist absolut verständlich, deswegen sind ja dann, das wären dann ja zwei Wochen, die dazwischen liegen. Und ich werde mir nachher informieren und werde gucken, ob ich da einen Termin kriege, um mir da weitere Information einzuholen. Das Letzte, was ich noch kurz ansprechen möchte. Oh, Herr. Ja, ich wünschte, Sie hätten mir diesen Kram erspart, aber immer gut. Naja, man könnte ja fast meinen, dass ich da ein bisschen mehr betroffen bin, einfach so von der Lebensqualität aktuell mit einem kleinen Kind hier zu sitzen, ohne... Das ist keine Frage, aber... Sie werden verstehen, ich habe da auch kein gesteigertes Interesse an solchen Sachen. Ja, das geht eben klar, so. Ich stelle mich der Sache, brauchen Sie keine Sorge. Ja, das weiß ich doch. Wir haben bis jetzt immer miteinander einen ordentlichen Weg gefunden und das werden wir auch diesmal schaffen. Und es ist halt einfach, wie es ist. Es ist einfach ein Riesenmist, aber wir bekommen das irgendwie hin. Das ist viel Mist, da haben Sie völlig recht. Ja, wenn Sie da dann ist das natürlich doppelt ärgerlich, wenn dann auch noch sowas jetzt dazwischen kommt, was man, wie Sie schon richtig sagen, überhaupt nicht brauchen kann. Naja, also an sowas hätte ich auch überhaupt Bedenken, aber immer, wir stellen uns der Sache. Ihnen einen guten Tag. Gell? Herr, ich wünsche Ihnen auch, und wir hören. Auch einen Gruß, also ich kann bloß Ihnen und mir mal bei Leid aussprechen. Ich wünsche Ihnen ein hoffentlich angenehmes Wochenende. Vielen Dank für Ihre Zeit. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, mit dem Telefonat konnte ich dann auch ganz gut leben. Ich war jetzt nicht enttäuscht, dass wir uns nicht gleich auf die 50% einigen konnten. Ich war eher enttäuscht, dass er nicht mal irgendwie nachgefragt hat, wie wir momentan mit der Situation klarkommen, ob wir vielleicht sogar Hilfe benötigen. Selbst wenn das nur geheuchelt hätte, ich hätte es, glaube ich, als Vermieter gemacht. Also ich finde auch, das gehört sich so. Aber wie gesagt, ganz enttäuscht war ich nicht. Ich habe eigentlich so eine Reaktion erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ein paar Stunden später klingelt dann mein Telefon, mein Vermieter ist dran und stellt mir ein paar Fragen. Wirkt aus meiner Sicht auch schon vom Ton her ein wenig ernster. Ja, so kann man sagen. Und ja, wir reden so ein bisschen und dann fragt er mich, ob er nicht mal kurz in die Wohnung kommen kann, ob er sich nicht mal kurz auf den Weg machen kann und sich selber ein Bild der Lage verschaffen könnte. Und das begrüße ich natürlich. Das ist sowieso was, was ich als Vermieter, als Hausverwalter immer als erstes machen würde. Ich würde mir die Sache angucken, damit ich weiß, über was ich da rede. Und ja, ich habe mir gedacht, wenn er dann herkommt, wird er sich ein Bild der Lage machen können und unter Umständen vielleicht auch nochmal das Thema Mietminderung mit mir durchgehen. Und das, so war es dann auch. Aber erstmal zeige ich euch das Telefonat. Und ja, dann melde ich mich nochmal, bevor es zum großen, ich sag jetzt Showdown, aber das darf man natürlich nicht falsch verstehen, kommt. Eine andere Frage, inwiefern sind denn in der Sache Handwerker rangezogen worden, hat da der Herr was gemacht oder ist da nichts passiert, als man das Problem so schnell wie möglich aus der Welt schafft? Sie meinen jetzt Toilette und Bad, ja? Ja, oder auch den Zähler. Ja, das mit dem Zähler ist momentan in der Mache. Alles andere hat mir der gesagt, betrifft nicht ihn, sondern das muss ich mit Ihnen selber klären, weil er macht nur alles, was in der Wand drin ist an Leitungen. Und da ja der Spülkasten außerhalb der Wand montiert ist und auch die Leitungen im Bad außerhalb von der Wand sind, muss ich das mit Ihnen machen. Da habe ich nämlich drauf angesprochen. Inwiefern ist jetzt die Geschichte mit dem Zähler in Ordnung, oder nicht? Nein, das ist noch lange nicht in Ordnung. Also der Zähler, der kaputte, ist immer noch drinne. Der neue kommt frühestens am Montag. Dann muss man noch den kompletten Boden rausmachen. Dann gibt's noch die Trocknungsarbeiten von circa Minimum 2, eher 4 Wochen. Und dann muss man noch einen neuen Boden reinlegen. Die neue Küche muss eingebaut werden. Also bis das wieder so ist, wie es sein soll, gehen Minimum 6 Wochen noch ins Land. Mindestens. Ja, und Frage, wer kümmert sich im Moment um die Sache mit dem Zähler? Das ist von Herrn in die Wege geleitet worden. Also das ist man musste diesen Zähler bestellen. Und der Zähler kommt am Montag, dann wird er eingebaut von der Firma. Und am Montag kommt auch schon die Trocknungsfirma, die beginnt dann mit den Trocknungsarbeiten. Aber das dauert dann halt eben sehr lange. Wo ist die Firma deponiert? Kann ich Ihnen nicht sagen, ich vermute es könnte ja sein, weil der Herr ja auch in ist. Herr da die Sache irgendwie doch eskaliert, möchte ich auf dem schnellsten Weg mal raufkommen und mir selber ein Bild von der Sache machen. Können Sie gerne machen, ja. Das wär nicht nötig, kann ich im Laufe der nächsten Stunde raufkommen. Ja, ich wäre zu Hause, kein Problem. Gut, ich möchte mir einmal vor Ort ein Bild verschaffen. Also es ist mir doch ein bisschen irgendwie problematisch, die ganze Sache, gell? Und ja, vor allem, dass da überhaupt noch nichts passiert ist. Ja, es läuft jetzt halt an. Also heute wurde halt die Küche ausgebaut und bevor die Küche halt nicht ausgebaut ist. Wer hat die Küche ausgebaut? Es war eine Schreinerei, die das ausgebaut haben. Und welche Schreinerei? Ja, da müsste ich jetzt genau gucken, wie die hießen. Das wurde mir gesagt von der Versicherung. Aber das habe ich mir jetzt nicht sonderlich irgendwie so notiert oder so, sondern das läuft ja alles über die Versicherung, über das Versicherungsbüro. Das ist die Gebäudeversicherung, die von Herrn beauftragt wurde. Aha, aha. Herr Ich komme nachher schön auf. So machen wir's. In der nächsten Stunde, gell? So machen wir's. Ja, danke. Bis dann, tschüss. So, dann war's also endlich soweit. Mein Vermieter kam bei mir an und hat mit mir zunächst ganz freundlich eigentlich sich die Küche angeguckt und ein paar Fragen gestellt. Ihr werdet das ja jetzt auch dann gleich hören. Und zu Beginn des Gesprächs fragt er mich so Sachen wie, was schätzen Sie, wie viel Wasser ist durch diese Wasseruhr ja ins Mauerwerk gelangt? Und ich sage ihm, ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Dazu müsste ich wissen, seit wann tropft die Uhr. Dazu müsste ich wissen, wie viel Wasser ist da so im Durchschnitt einfach rausgetropft. Weil ich könnte mir vorstellen, dass natürlich über die Zeit die Austrittsmenge immer größer wird, weil sich das Leck, sage ich jetzt mal, vergrößern könnte. Ist ja eine Möglichkeit. Es könnte vielleicht auch mal sein, dass es durch irgendwie ein Schmutzpartikel wieder erstmal leicht verstopft ist und dann wieder weniger raustropft. Sprich, ich wollte mich einfach nicht festlegen lassen. Und ich dachte zuerst, er fragt mich das, um den Schaden besser einschätzen zu können. Aber sein größtes Problem war, dass ich bislang noch nicht die Nachzahlung für 2012 getätigt habe. Sprich, ich muss meinem Vermieter 280 Euro nachzahlen. Die 280 Euro kommen nur durch mehr Wasserverbrauch zustande. Also komplett die 280 Euro, die ich nachzahlen soll, wurden mehr Wasserverbrauch 2012. Und wenn es jetzt um die 100 Euro gewesen wären, hätte ich es anstandslos bezahlt. Aber ich habe mal gelernt, ab 150 Euro mehr Wasserkosten im Jahr sollte man mal Nachforschungsarbeiten oder sollte man mal mit Nachforschungsarbeiten beginnen. Und es könnte ja zum Beispiel sein, das sage ich ihm dann auch, dass es noch irgendwo anders eine defekte Leitung gibt, von der wir jetzt noch gar nichts wissen. Denn 300 Euro mehr im Jahr, ich finde es ein bisschen viel. Er sah das, glaube ich, so ein bisschen anders. Aber ja, ich werde mich nächste Woche darum kümmern. Und dann auch sollte mir von den Wasserwerken gesagt werden, das ist durchaus möglich, das Geld sofort überweisen. Das ist für mich ganz klar und steht außer Frage. Dann kam das Thema Mietminderung natürlich nochmal zu sprechen. Er hat, oder darauf kamen wir nochmal zu sprechen. Er hat mir relativ schnell gesagt, dass er die 50% für zu hoch erachtet. Ich habe ihm gesagt, ist gar kein Thema. Machen Sie sich schlau, erkundigen Sie sich, was zum Beispiel ein Vermieter Bund da vorschlägt und dann werden wir uns da mit Sicherheit irgendwo einigen können. Und dann sagte er zu mir, ja, also, ach, da möchte ich ja noch auf was ganz anderes zu sprechen kommen. Nochmal ganz kurz zurück zu der Sache mit dem Wasser, wo ich schätzen sollte, wie viel da rausgetropft ist. Es gibt dann so eine Stelle, da sagt er, aber logisch denken können Sie ja, oder? Und das fand ich irgendwie ein bisschen sehr unverschämt. Aber das nur noch mal am Rande. Also dann ging es, wie gesagt, um die Mietminderung. Ich habe, glaube ich, das meiste dazu schon gesagt. Er hat dann noch als Grund, warum er die 50% für zu hoch erachtet, gesagt, dass ich ja hier schlafen könne und auch Fernsehen gucken. Ich bin der Meinung, dass eine Küche was ganz Wichtiges in der Wohnung ist. Also ohne Küche, finde ich, wohnt man auch nicht. Ja, also es ist einfach gerade mit Kind fast nicht machbar, nur mit einer Herdplatte zu kochen. Das mag vielleicht mal eine Woche oder zwei ganz okay sein, aber dann wird's kritisch. Dasselbe natürlich mit dem Abwasch. Das geht mal eine Woche, dass man sein Geschirr im Waschbecken abwäscht, also im Waschbecken im Bad. Aber sobald du ein paar Töpfe hast, hast du einfach das Problem, du hast keine Ablage, du hast einfach ein kleineres Spülbecken. Das ist, so möchte man einfach nicht hausen, sage ich jetzt fast schon. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kinderzimmer oder ein Schlafzimmer vom Schimmel betroffen gewesen wäre, dann kann man mit Sicherheit sagen, das Kind oder man selber kann im jeweiligen anderen Zimmer übernachten und das bekommt man irgendwo hin. Aber das mit der Küche ist für mich nicht hinnehmbar. Und wie gesagt, das, was ich im Internet bis jetzt herausgefunden habe, war ganz klipp und klar, 50-80% Mietminderung. Und ich gehe davon aus, dass mir das dann auch zusteht. Und wie gesagt, ich lasse ihm ja die Möglichkeit, dass er sich schlau macht und sollte was anderes dabei rauskommen, dann habe ich das auch zu akzeptieren. Was man merkt, ist, dass meine Laune in diesem Gespräch dann immer schlechter wird und ich auch so ein bisschen lauter werde oder ein bisschen einen aggressiveren Ton an den Tag lege. Ist mir jetzt erst im Nachhinein so aufgefallen, aber er hatte eine extreme Abwehrhaltung mir gegenüber, überhaupt der ganzen Sache gegenüber. Er wollte sich eigentlich so von seiner Körpersprache her komplett von der Sache distanzieren, mehr oder weniger sagen, mich geht das hier alles nichts an, was wollen Sie eigentlich von mir? Klären Sie das mit Ihren Versicherungen und überweisen Sie mir meine Miete. Also das war so seine Körpersprache, wenn er geredet hat. Ich hoffe, das überträgt sich auch so ein bisschen im Gespräch jetzt gleich, wenn man sich's nur anhört. Und am Ende gibt's auch noch so einen Satz, da kommen wir nochmal auf die Mietminderung zu sprechen, und er sagt, oder er spricht, er bricht einfach das Gespräch ab und sagt dann: Ich hätte Ihnen und mir das gerne erspart. Und ich wusste dann natürlich nicht, meint er damit jetzt, also droht er mir damit? Denn gedroht hat er mir zum Beispiel auch mit dem Satz, finde ich jedenfalls: Sie wissen aber schon, dass solche Forderungen auch vom Vermieter nicht vergessen werden. Das fand ich schon auch ein bisschen unpassend. Egal, zum Schluss dachte ich dann, will er mir jetzt hier nochmal drohen oder geht's ihm um die Sache im Allgemeinen? Und ich glaube, auch nachdem ich es jetzt nochmal angehört habe, es ging ihm wirklich um die Sache im Allgemeinen, und ich möchte diesem Mann oder meinem Vermieter auch nichts Böses jetzt unterstellen und warte einfach mal ab, bis er sich meldet. Und wie gesagt, ich bin fest der Meinung, wir werden uns auf irgendwas einigen können, was beide Seiten zufriedenstellt. Denn mir geht es wirklich nur darum, dass ich meine Küche wieder bezahlt bekomme und nach Möglichkeit eine schimmelfreie Küche bekomme. Und einfach eine Mietminderung, die mir jetzt aus meiner Sicht auch zusteht. Ich habe keine Küche, ich habe keine Abwaschmöglichkeiten, mir fehlt ein komplettes Zimmer. Ich habe einen Schimmelbefall in der Wohnung, und das sind schon ein paar Faktoren, die aus meiner Sicht 50% rechtfertigen. Und ich werde jetzt abwarten, was er sagt. Er will sich am Montagabend vielleicht schon melden. Jetzt aber erstmal zum Gespräch. Ich glaube, zum Abschied sage ich dann noch kurz was. Aber ja, lauscht mal ins Gespräch rein. Ab und zu gibt's ein paar qualitative Einbrüche beim Ton. Ja, das konnte ich leider nicht verhindern. Ich bitte, das zu entschuldigen. Problem ist folgendes. Wenn Sie das hier aufdrehen, jetzt nicht täuschen lassen davon. Das ist schon wieder ein neues Problem. Hier unten tropft's eigentlich raus. Hier. Den müssen wir aber auch tauschen lassen. Also der ist abgestellt und trotzdem läuft er weiter. Also da ist auch irgendwas noch kaputt. Aber das Hauptproblem war hier. Hier ist raustropft. Die ganze Zeit über Monate hinweg. Ja, Sie meinen, das über einen langen Zeitraum nicht bemerkt. Oder wie man sich da das Wasser gestaut und wie viele Kubikmeter haben sich da noch gestaut. Das müsste ich eben dann nochmal ausrechnen, aber das kann ich natürlich nicht beurteilen, wie Sie das da unten merken oder nicht merken. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Im ersten Moment würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, das muss man doch merken, aber ich weiß nicht. Wenn sich da, die haben ja eine Holzdecke, so wie wir. Wenn sich da natürlich über Monate das Wasser staut und dann wirklich nur langsam nachgibt oder langsam abläuft, ich weiß es nicht. Also, weil wir haben halt, Sie sehen es ja, jetzt fängt, das ist komplett die komplette Front rum. Hier ist ja auch Feuchtigkeit zu sehen. Also es ist hier komplett schön langgelaufen. Vielleicht hat sich das dann auch großflächig gesammelt. Es ist selbst ein bisschen. Ja, jetzt schätzen Sie einmal, wie viel das etwa Wassergröße ist. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe gar keinen Anhaltspunkt, wie stark hat es am Anfang getropft, wie zum Schluss ist es ja fast schon gelaufen, das Wasser. Und ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ich kann nur den Schaden sehen. Dann müssen wir einen Fachmann fragen, wie der das einschätzt. Aber jetzt ein anderes Problem. Herr Sie können doch nicht hier einen Schrank einbauen, dass man da unten nicht beikommt. Da kommt man ran, da kann man ran. Also er hat ja die andere Uhr auch gewechselt und die Uhr konnte auch wechseln. Ja, und warum hat er noch die andere gemacht? Weil er nicht so rankam, wie er sich das dachte. Aber unsere Schränke konnte man ausziehen. Und wer hat jetzt das gemacht? Das weiß ich gar nicht. Das müssen Sie mit der Hausverwaltung, also da müssen Sie sich mit denen mal auseinandersetzen, wer dafür zuständig war. Dass ja, und andersrum hängt dieser Zähler dieses Wasser mit dem Zähler zusammen. Wie meinen Sie? Ach, dass das Wasser deshalb rausgelaufen ist, weil der Zähler nicht ausgewechselt wurde. Ja, auf jeden Fall ist es ein bekanntes Problem, dass die Zähler mit der Zeit undicht werden. Und also ich habe ja hier auch Hausverwalter gemacht und habe einmal ausgewechselt. Aber nie. Ja. Nie ein Problem gehabt. Und in den ganzen Jahren, Sie sind ja jetzt, wenn du mal so um 1980 rum, hat man es, glaube ich, baut die ganz ja, um oder um. Nicht sagen, hat man niemals da ein Problem gehabt, nach meinem Wissen. Tja, ich kann es Ihnen auch nicht anders sagen, wie dass er diesmal den Zähler nicht tauscht oder getauscht hat oder versucht hat zu tauschen und es hat nicht richtig funktioniert. Ist mir auch alles egal, selbst wenn er da nicht rankommt, weil ein Schrank da steht oder sonst irgendwas, dann kann er nicht einfach gehen. Sondern dann sollte er sich vielleicht mit uns auseinandersetzen und fragen, was das, ob wir das irgendwie machen können, dass er rankommt, denn es war möglich, ranzukommen. Ja, aber jetzt wollen wir mal großzügig Wasser schätzen. Ich kann es nicht einschätzen. Ich möchte mich da auch nicht schätzen. Also ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ja, aber logisch denken können Sie doch, oder können Sie das nicht? Naja, aber ich maß mich jetzt hier nicht. Ich habe erstens mal nicht gesehen, wann ging das los mit dem Tropfen. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Es ist ja auch möglich, dass es erst seit einem Monat läuft. Ich kann es nicht einschätzen. Deswegen will ich mich da auch nicht aus dem Fenster nehmen. Aber eins ist auch klar, ja? Dass das keine 3 Kubikmeter Wasser gewesen sind, wo da raus sind. Die wären unten durchgekommen, denn der Beton. Beton ist nicht wasserdicht, deshalb müssen Sie ja, wenn Sie ein ganz Flachdach haben, müssen Sie das decken. Ja, ja, klar. Da führt kein Weg vorbei. Also, das heißt. Ich überlasse es anderen, das zu schätzen. Ja, das kann nicht viel gewesen sein, aber habe ich es nicht. Naja, das glaube ich nicht. Und jetzt gehen also Sie her und tun Sie mir den Wasserverbrauch für 2012 und Sie nicht überweisen. Oder? Nee. Das haben Sie falsch verstanden. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich will von. Also, es ist so. Wenn ich 150 Euro, also ab bis 150 Euro mehr Wasserverbrauch, ist normal, muss man hinnehmen. Also nicht, hat nichts mit Ihnen zu tun. Und wie viel haben Sie mehr verbraucht? 300 Euro. Und bei über 180 Euro. Ja, genau. Ja. Und bei über 150 Euro sagt Ihnen jeder, soll man sich an die Wasserwerke wenden, weil dann könnte zum Beispiel, es muss gar nicht mit dem zu tun haben, aber stellen Sie sich mal vor, wir haben noch woanders einen Leitungsschaden, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen. Weil das Komische ist ja wirklich, dass 300 Euro mehr Wasser zu verbrauchen, das werden Sie genauso wissen wie ich, da muss man schon einiges mehr Wasser verbrauchen, sage ich jetzt mal. Und ich kann ja einschätzen, wie viel Wasser ich so ungefähr verbrauche. Tun Sie täglich duschen? Ja, aber das mache ich ja schon immer. Also, das hat sich ja nicht geändert. Duscht Ihr Frau auch? Auch schon, aber nicht täglich, sondern... Und Ihr Kleines macht das auch schon täglich einen Dusch? Nee, nicht. Aber das hat sich nicht geändert über die Jahre. Also wir duschen uns schon immer täglich, beziehungsweise sind dann auch mal, was weiß ich, 2 Tage dazwischen. Aber Sie können mich nicht haftbar machen. Mache ich auch nicht. Um das zu klären, ich bin jemand, der Sie auf die Kosten sitzen lässt oder sonst irgendwas. Ich bezahle meine Schulden. Also das ist, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Das Einzige, was ich jetzt machen will, bei so einer hohen Nachzahlung, selber kurz recherchieren, was ist da, ist das irgendwie nachvollziehbar oder sagt mir zum Beispiel irgendjemand von den Wasserwerken, also da sollten wir mal der Tatsache auf den Grund oder ja auf die Suche gehen, was das Problem sein könnte. Das kann ja sein. Deswegen kriegen Sie trotzdem Ihr Geld. Aber ich möchte erstmal wissen Sie, was ist hier, wo kommt 300 Euro mehr Wasser zustande? Und Sie, ich werde nächste Woche, werde ich da schon anrufen, bei den Wasserwerken. Und da bin ich mir sicher, dass die mir definitiv mal sagen, wenn die zu mir dann sagen, nö, also das ist möglich, wenn Sie jetzt da, keine Ahnung, ausschweifend Wasser verbrauchen und da haben Sie das schnell zusammen. Also dann ist die Sache schon geregelt. Ich bin kein Klempner. Sie können bei mir davon. Ich habe da kaum technische Erfahrung. Ich auch nicht. In der Sache. Aber so viel ist mir klar, lassen Sie hier 100 Liter Wasser, das ist der 10. Teil vom Kubikmeter. Lassen Sie 100 Liter hier laufen. Dann werden Sie aber sehen, was unten los ist. Wie gesagt, ich, das Einzige, was ich mir erbitte, ist, dass ich einfach im Laufe der nächsten Woche mich darum kümmern kann, kurz nachfragen kann bei den Wasserwerken, wie es aussieht, was die dazu sagen. Und sobald die Sache, nächste Woche ist die Sache für mich geklärt und dann werde ich das Geld überweisen. Aber bei so einer hohen Summe ist natürlich klar, dass man schon mal kurz das... Wir haben jetzt keine Küche, nichts hier. Wir kochen aktuell mit einem Campingherd, mit einer Campingherdplatte. Und das ist natürlich kein Zustand. Also, und das ist, wie gesagt, nicht irgendwie morgen oder übermorgen erledigt. Das wird sich definitiv, also so wie ich das, am Montag kommen die und bauen die neuen Zähler. Frühestens. Könnte auch Dienstag werden. Kommt drauf an, wenn der Zähler eintrifft. Dann, und noch einmal, ist das der von oder macht das irgendwie den Zähler baut das Wasserwerk? Die Firma macht das. Die bauen den ein. So. Ja, aber die haben doch damals nicht vorgesprochen, oder? Nee, soweit ich weiß nicht. Auf jeden Fall bauen die den jetzt ein und dann geht's los mit Trocknen. Trocknen dauert je nach Schadensfall 2 bis 4 Wochen. Und nach den 2 bis 4 Wochen kommt dann noch eine neue Küche rein. Sprich, 6 Wochen werden wir definitiv noch ohne Küche sein. Und das ist natürlich schon unangenehm, würde ich es mal ausdrücken. Das Problem ist, wenn ich alleine wäre mit meiner Frau, wäre es kein Thema. Aber mit einem 3-jährigen Kind ohne Küche ist man ganz schön gelackmeiert, sage ich jetzt mal. Da hat man ein Riesenproblem, weil... Tja, ich hätte Ihnen das mir auch nicht gegönnt, dass so ein Blödsinn da passiert. Aber was will man machen? Es passiert und jetzt muss man gucken, was das Beste draus macht. Bei der Familie sind mittlerweile 3 Zimmer betroffen. Also da ist aber jetzt... Außerdem da ist nichts los. Die Uhr. Ja, klar. Ja. Die Uhr und der hier scheint gut zu funktionieren. Drehen wir den mal ganz zu, weil der war mir gerade ein bisschen weit offen. Ja, also praktisch der stellt nicht ab hier, warum auch immer. Ich will da gar nicht groß rummachen, nachher macht man es so schlimmer, als es schon ist. Ja, also das muss man machen. Ich weiß auch nicht, ich werde auch nachfragen, wie sich das verhält hier mit den... mit der Stromleitung und so weiter und so fort. Weil wenn jetzt zahlt es die Versicherung, nicht, dass wir da hier irgendwie ein Problem haben und dann heißt es, ja, also sind du selber schuld oder weißt du, Kuckuck. Wie, was heißt? Ja, ich meine, ihr geht halt auch eine Stromleitung lang und wenn ja alles voll ist mit Wasser, keine Ahnung, ich will mich halt einfach absichern, nicht, dass da mal irgendwann einen kurzen gibt oder ich weiß es ja nicht, was da alles noch möglich ist. Ich will auf jeden Fall, dass das alles und sie wahrscheinlich auch in dem Zustand wieder ist, wie es vorher war. Darum geht es mir. Verstehen Sie so viel von... Das lasse ich vom Elektriker überprüfen. Das kann der ja relativ leicht überprüfen. Also die werden eh, gucken Sie mal hier, die müssen das eh alles wegmachen. Das ist ja alles lose hier. Sehen Sie das? Wenn Sie mit dem Finger reindrücken. Müssen die eh alles wegmachen. Und dann werden die schon hintersehen. Das ist ja eh alles. Ganze können Sie mit dem Finger reindrücken, so durchweicht das ist. Da gab es doch so irgend so ein Trockenpulver. Verstehen Sie, was ich meine? Wo man reinpackt hat, wenn irgendwo im Raum Feuchtigkeit. Da weiß man, da mache ich. Wollt ihr da nichts machen? Ich mache da gar nichts, das ist nicht mein Problem. Das kann die Versicherung und die Firma ist dafür zuständig. Die sind für die Trocknung zuständig. Wer ist das? Die Firma. Und wo sind die? Das weiß ich nicht. Und die werden sich damit auseinandersetzen dürfen, aber ich mit Sicherheit nicht. Weil wie gesagt, das ist Gift. Da werde ich nicht anfassen oder sonst irgendwas machen. Das können sich die drum kümmern, die davon Ahnung haben. Aber ich spiele da nicht rum. Da wird mir danach noch was unterstellt. Dass nein, Sie könnten ohne weiteres das Ding da aufmachen und selbst da drunter. Nee, aber da hinten ist eine Gipsplatte. Und die hat man wahrscheinlich davor gemacht vor den Armaturen. Und da kann man ja schon so ein bisschen mal hintergucken, wie es da dann aussieht. Weil die Gipsplatten müssen sie rausmachen. Die können sie ja so nicht drin lassen, wenn die den... wenn die hier trocknen wollen, weil die sind ja kaputt, sind ja durchweicht. Also die muss er ja rausmachen. Ja. Also ich kann jetzt auch nur erstmal abwarten bis Montag, bis hoffentlich dann mit den Trocknungsarbeiten begonnen wird und hoffe, dass der mir dann schon ungefähr sagen kann, wie lange es wohl dauern mag. Ja. Habe ich recht verstanden, Sie wollen dann die halbe Miete zahlen. Ich möchte, im Endeffekt möchte ich nur das, was auch ganz mal veranschlagt wird. Das, was ich bis jetzt recherchiert habe, sind es 50%. wenn Sie natürlich jetzt, ist gar keine Frage, wenn Sie es sich da mir zeigen können, also schauen Sie mal, das und das verhält sich so und Sie haben da nur Anspruch auf 5%, sage ich jetzt einfach mal. Dann, darum, es geht mir nicht darum, möglichst jetzt Ihnen Schaden zuzufügen, sondern mir geht es einfach nur, das, was mir zusteht, das hätte ich dann gern. Und wenn das weniger ist, dann ist es weniger. Und damit, das war, es geht mir nicht um eine Summe, die ich mir hier irgendwo, dass ich mir einen schönen Tag machen kann davon, weil es ist eine enorme Einschränkung, das merken wir jetzt schon. Also Sie können im Endeffekt leben Sie von Dosen essen, Sie haben keinen Ofen, Sie können nichts in einem Ofen zubereiten. Auch wenn Sie sagen, man kann zwar im Bad Geschirr abwaschen, aber das ist alles, waschen Sie mal im Bad Geschirr ab, das ist einfach blöd. Sie haben nichts, keine Ablage, wo Sie Ihr Geschirr ablegen können, sondern Sie müssen den Teller abwaschen, gehen rüber ins Wohnzimmer, trocknen den ab und dann kommt der Nächste. Das ist einfach eine Einschränkung, die ist schon immens. Ja, aber ich meine, das sage ich Ihnen ganz offen. Sie reden offen, ich rede auch offen. Also ja. 50% scheint mir ein bisschen viel zu sein. Ja, sollte das so sein. Ich werde mich genauso informieren, absolut, wie Sie sich das Recht rausnehmen. Das ist auch richtig. Und na, müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Wenn das so, wenn sich das rausstellt, dass das zu hoch ist, was ich da recherchiert habe, dann ist also gar keine Frage. Aber ich gehe eben davor aus. Also wohnen können Sie doch nur. Ja. Sie können schlafen, Sie ja, können ja, fernsehen. Klar. Ja, wohnen kann Sie ich können, nicht. Das einzige Problem, gewiss, das ist ein gravierendes Problem, das hängt mit dem Essen zusammen. Ihre Frau muss kochen und das klappt da halt nicht. Wie lange kocht sie jetzt schon nicht? Wie viele Tage sind das? Seit Samstag. Bitte? Seit Samstag. Das ist jetzt eine Woche schon. Aha. Also das Ding ist ja eben, wohnen kann ich halt eben nicht, sondern nur eingeschränkt, denn zum Wohnen gehört halt einfach mal das Kochen. Aber wie gesagt, das sind Themen, solange wir da uns beide Seiten nichts Handfestes haben, ja, was da die Mietminderung wäre, warum sollen wir uns darüber unterhalten? Also woher wissen Sie das, schlau? Die 50%? Ich hab da mit einem Rechtsanwalt telefoniert, ich habe mich erkundigt, wie sich das verhält und er hat mir dann einen Link im Internet gegeben, da sind die ganzen Gerichtsurteile der letzten Jahre zu diesem Thema. Aha. Und da liegen sie so zwischen 50% und 80%. Also es gibt Fälle, da ist praktisch die Küche defekt und Schimmelbefall, 80% Mietminderung sind da veranschlagt worden. Davon reden wir überhaupt nicht. Ist doch völliger Blödsinn. Herr Riede, das wissen Sie doch, wie ich das meine. Ich würde mich doch nicht hier hinstellen und Ihnen sagen, ja, ich möchte unverhältnismäßig viel, sondern das, alles, was ich will, ist das, was der Gesetzgeber vorschreibt, das möchte ich gerne und fertig. Also so läuft das. Ich meine, Sie sind im Essen, gebe ich zu, deutlich eingeschränkt. Aber ob das noch also gleich 50% muss, Sie wohnen doch, Sie müssen nicht irgendwie in ein Hotel gehen. Naja, ich wohne nicht. Sie haben Ihre Kleider, Sie haben... Das sind aber nicht die entscheidenden Kriterien in dem Fall, weil so eine Küche ist halt also mit das Wichtigste an so einer Wohnung. Also klar, ich kann hier schlafen, das ist richtig, aber wenn mir die Küche fehlt, fehlt mir halt schon was extrem Wichtiges in einer Wohnung. Also kein Mensch würde in eine Wohnung ziehen ohne Küche. Das ist halt einfach das, was das Wichtigste ist. Ja, ich meine bloß halt so 50%. Es wird sich rausstellen. Das scheint mir ein bisschen hoch. Wissen Sie, wenn jetzt das Kinderzimmer oder so betroffen wäre, könnte man sagen, klar, die Kleine kann im Schlafzimmer oder so. Aber die Küche ist halt so, ist einer der wichtigsten Räume in der Wohnung. Ja, und das wollten Sie jetzt mir aufbremsen. Ich bremse Ihnen das nicht drauf, sondern das ist nicht mein Problem, von wem Sie dann diesen Schaden ersetzt kriegen. Verstehen Sie? Also da muss ich mich ja nicht drum kümmern. Ich habe eine extreme Einschränkung, die entstanden ist durch offensichtlichen Fehler von der Firma. Aber die Einschränkung, da muss ich nicht dafür sorgen, dass ich das Geld von irgendjemandem kriege, sondern ich habe jetzt eine Einschränkung und wer dann für Ihren Mietausfall auskommt, das kann Ihnen nicht egal. Muss mir auch egal sein, weil ich muss mich darum ja nicht kümmern. Wissen Sie, aktuell ist... Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen. 50%, ja, das werden wir dann wenn sehen. Sie das objektiv beurteilen, sagen, ohne dass Sie einen Rechtsanwalt, der natürlich immer für Sie da ist. Wie gesagt, es gibt dazu Urteile, dann werden wir da fündig werden. Ich sage nur eins, ich habe jetzt seitdem der Schaden passiert ist, kam mir weder von der Hausverwaltung, noch von der Versicherung, noch von sonst irgendeiner Firma oder sonst irgendjemand, der mal gefragt hat, wie wir mit der Situation zurechtkommen. Im Endeffekt wird alles die machen das schon irgendwie. Machen sie, dann haben sie jetzt, ach Mensch, läuft ja doof. So geht's halt nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dafür null Verständnis, denn genauso wenig wie Sie mit dem Schaden irgendwas zu tun haben, habe ich mit dem Schaden irgendwas zu tun. Und ich sehe das natürlich dann nicht ein, dass ich das komplett auf meinen Schultern trage, weil es gibt ja einen Grund, warum man zum Beispiel eine Wohnung mietet und nicht kauft. Und das sind zum Beispiel solche Gründe für mich, wenn ich, weil ich mich mit sowas nicht beschäftigen möchte. Wenn so, wenn der ist auf Deutsch gesagt wirklich richtig dran, seine Wohnung wird, die ist kaputt im Endeffekt. Also da unten die Wohnung, würde ich mal schätzen, ist ein Schaden von 15.000 Euro. Mindestens. Also da ist halt wirklich die komplette Decke kaputt. Ja, es hängt natürlich davor ab, wie ich die Sache in Ordnung bringe. Sie wissen auch, ich kann gut Auto fahren mit einem Mondeo. Natürlich auch ein Mercedes brauchen oder BMW oder ein Audi. Gell? So kann ich es auch machen. Naja. Verstehen Sie, was ich Ihnen damit, wo ich Ihnen damit einen Hinweis gebe? Nee, nicht so richtig, weil es ist halt einfach ein Wert, der da im Raum steht. Sie haben gesagt, ja? Wo Sie hier einzogen ja? sind. Ja? Sie werden an uns viel Freude erleben. Ja? Können Sie sich ja, nur ja. entsinnen? Also solche Sachen vergisst man der Vermieter natürlich auch nicht. Ja. Und ich meine, gell, also die Rechtsanwaltsspringerei. Man kann einander entgegenkommen. Mhm. Das kann man machen und kann nicht auf der Paragraphen laufen. Sie zum, absolut. Zu denen Typen gehöre ich eigentlich. Absolut, das meine ich gar nicht. Ich sage Ihnen nicht, wir machen, was ich sage, ist nicht 50% und ansonsten gehe ich zum Anwalt. Das sage ich nicht. Was ich sage ist, Sie können gerne sich schlau machen, was da veranschlagt wird normalerweise, sich dann mit mir in Kontakt setzen und dann können wir darüber sprechen, was Sie rausgefunden haben. Ich kann Ihnen jetzt halt, ich habe danach geguckt und das, was ich gefunden habe, sind 50%. Wenn Sie mir jetzt natürlich sagen, gucken Sie hier, da steht eindeutig, keine Küche, sind maximal 30%, dann haben wir das. Ja. Dann wissen Sie, also... Ja, ähnlich, klar. Dass zum Beispiel der Mieterverein, ja. die Rechtsanwälte in allererster Linie ihr Klientel ist logisch. Hier hin. Ich möchte aber gar nicht zum Rechtsanwalt, weil dieses Theater möchte ich mir ersparen. Also ich möchte nicht mit Ihnen über einen Rechtsanwalt kommunizieren, finde ich, ist überhaupt nicht nötig. Die Sachlage an sich, sind wir uns ja einig, was hier los ist. Die Küche fehlt und jetzt geht es eben darum, wie viel Anspruch hat ein Mieter auf Mietminderung bei einer fehlenden Küche. Und dafür gibt es ja ganz einfach auch Regelungen. So, da gibt es ja Regelungen. Mit Sicherheit auch wird das als Vermieter rauszufinden sein, was da die Regelung ist. Und das ist alles, was ich möchte. Diese Regelung, die dafür vorgesehen ist, die möchte ich, dass ich darauf Anspruch habe und das war's. Also, haben Sie den Eindruck, dass von den Kosten, die da entstehen, die Versicherung aufkommt? Das weiß ich noch gar nicht. Die Gebäudeversicherung wird die Küche nicht bezahlen. Das ist meine Küche, die ich, also was ich bezahlen muss dann. Es ist so, die Küche läuft über meine Hausratversicherung normalerweise. Die Hausratversicherung wird jetzt beurteilen, ob man die Küche hätte so zerlegen müssen, wie wir sie zerlegt haben, oder ob laut Hausratversicherung die Küche noch benutzbar ist. So, sprich, ich habe da schon das Theater jetzt, obwohl ich nichts mit dem Schaden zu tun habe, habe ich jetzt das Theater der Hausratversicherung nachweisen zu müssen, dass die Küche raus musste. Also die Gebäudeversicherung zahlt definitiv nicht. Im ersten Moment stehe ich jetzt da mit einem Schaden von ungefähr 3.000 Euro für die Küche. Weil ich habe aktuell keine, die ist kaputt. Und ich muss mir eine neue kaufen. Also ich habe definitiv Theater. Lässt sich das nicht mehr machen? Der ist verschimmelt, also ist nass. Die Küche ist nass geworden hinten. Das können sie nicht mehr einbauen, weil das auch schon angefangen hat zu schimmeln. Und dadurch, dass wir die schnell ausbauen mussten, ist zum Beispiel die komplette Arbeitsplatte ist zum Beispiel kaputt. Wissen Sie, also das ich verstehe, für Sie ist es eine richtig blöde Situation. Für mich ist es eine richtig blöde Situation. Und wir beide wollen, glaube ich, am liebsten nur eins, dass die Wohnung wieder in dem Zustand ist, wie sie mal war. Und dass wir nicht miteinander groß zu tun haben. Beide Seiten dann sagen können. Das haben wir gut über unten gebracht. Wir haben das. Deswegen, mir ist es wichtig, dass Sie das von mir wissen. Ich möchte Ihnen nicht irgendwie so, ich möchte kein Anwalt einschalten, kein Mieterbund. Ich möchte auch nicht irgendwie unverhältnismäßig irgendwas verlangen, was mir nicht zusteht. Ich möchte einfach nur, dass, ich habe das recherchiert, wenn Sie, es muss ja eine Möglichkeit geben, als Vermieter herauszufinden, wie viel Prozent Mietminderung so ein Fall, das muss ja irgendwo möglich sein. Das ist eine Ermessenssache. Ja, es gibt halt dazu Gerichtsurteile. Ja, mal gut. schönes Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, was Sie damit meinen. Wie meinen Sie das? Die ganze Geschichte. Ach so, ich dachte jetzt, Sie meinen da was anderes mit. Nee. Nein, das hat er jetzt insgesamt gemeint. Ja, das verdienen Sie letztlich nicht viel. Nee, ich werde gar nichts verdienen. Ich werde erhebliche Kosten dadurch haben. Das ist das Problem. Melden Sie sich dann bei mir wegen der Miete oder wie machen wir das jetzt? Melden Sie sich dann bei mir oder soll ich mich bei Ihnen melden? Nein, ich melde dann. Melden Sie sich. Ja. Verbleiben wir so mit in 2 Wochen spätestens, oder? Vielleicht schon Montagabend. Wenn es möglich ist. Wenn sich das entwickelt. Okay. Ich wünsche Ihnen schönen Abend. Ja. Tschüss. So viel also zu der ganzen Geschichte mit meinem Vermieter. Vorerst. Also ich muss sagen, dass meine Grundstimmung direkt nach seinem Besuch wesentlich schlechter war als zum Beispiel jetzt, nachdem ich mir das Ganze nochmal angehört habe und die halbe Stunde, als er da war, die habe ich natürlich mittlerweile dann auch mal sacken lassen und mittlerweile sehe ich es ein wenig entspannter. Ich hätte vielleicht so ein bisschen weniger Gas geben können, aber ja, man ist natürlich verärgert, dass, wie gesagt, man relativ allein gelassen ist mit der ganzen Geschichte und der Einzige, den man sich jetzt eigentlich noch mit ins Boot holen könnte, ist ja der Vermieter und der ist dann auch noch oder hat auch noch so eine Abwehrhaltung einem gegenüber und will dann mit der Sache nichts so richtig zu tun haben. Das finde ich alles ein bisschen unglücklich und ich weiß nicht, vielleicht kann man mich da auch ein bisschen verstehen, dass ich da nicht ganz einen kühlen Kopf bewahren kann. Ich finde es fast schon normal, muss ich ganz ehrlich sein. Jetzt kommt natürlich der Montag und ich werde wieder berichten, ganz klar. Es wird spannend werden, denn jetzt soll es ja nun endlich mal losgehen. Am Montag soll mit den Trocknungsarbeiten begonnen werden. Mein Vermieter möchte sich melden und mir mitteilen, was er zum Thema Mietminderung herausgefunden hat. Ich hoffe, dass sich meine Versicherung meldet, denn das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Es sollte sich ja bei mir auch meine Versicherungsvertreterin melden. Dabei handelt es sich um die Kollegin mit der Hausratversicherung. Und die wollte sich ja am Freitag melden, hat sich nicht gemeldet. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob sie sich am Montag meldet. Wenn nicht, werde ich auch wieder anrufen und nachfragen, was da los ist. Sprich, die nächste Woche wird nicht minder interessant werden, ganz im Gegenteil. Und ich hoffe, ihr hört ab und zu mal wieder rein. Ihr lest ein wenig auf wasserschadenpodcast.wordpress.com. Da gibt's dann immer auch wieder ein paar Fotos, wenn es was Neues gibt, was ich fotografieren kann. Dann vielleicht auch noch ganz wichtig, diesen Podcast, den ihr jetzt gerade hört, gibt's natürlich auch auf iTunes. Solltet ihr also direkt über wasserschadenpodcast.wordpress.com hören, habt aber zum Beispiel ein iPhone, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei iTunes abonnieren und müsst nicht immer auf wasserschadenpodcast.wordpress.com gehen. Des Weiteren gibt's einen up.net-Account. Es gab ein paar Leute, die sich auf up.net mit mir, mit einem anderen Profil auseinandergesetzt haben und gefragt haben, ob es Wasserschaden-Podcast auch auf up.net gibt. Gibt es. Wasserschaden-Podcast heißt man da genauso wie auf Twitter. So, das war's eigentlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich auch für die, die bis jetzt auf wasserschadenpodcast.wordpress.com kommentiert haben. Vielen Dank. Auch hoffe ich mir natürlich, dass es noch mehr wird, denn der ein oder andere Tipp an der richtigen Stelle kann nicht schaden. Ich hoffe, die nächste Folge ist etwas kürzer. Tut mir leid, dass die jetzt über eine Stunde lang war. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem ein wenig informativ und ja, bis dann.